Упражнение 14. Страница 185. Stehen Sie früh auf? Schalten Sie am Morgen das Radio ein? Machen Sie Morgengymnastik täglich? Öffnen Sie das Fenster? Waschen Sie sich nach der Morgengymnastik? Ziehen Sie sich schnell an? Frühstücken Sie zu Hause? Dauert Ihr Arbeitstag 8 Stunden? Essen Sie im Speiseraum zu Mittag? Kehren Sie um 7 Uhr nach Hause zurück? Lesen Sie am Abend Zeitungen und Zeitschriften? Hören Sie Konzerte oft? Sehen Sie das Fernsehprogramm Deutsch für Sie gern? Verstehen Sie schon etwas Deutsch? Gehen Sie um 10 Uhr zu Bett?